kalt ist zum Hinlegen, abends bleiben wir stehen. Wir stehen eng beieinander. Rücken an Rücken, an Seite an Bauch. Wir drehen uns langsam weiter im Verlauf der Nacht. Jeder darf einmal in der Mitte stehen. Jeder muss ab und zu an den Rand. Wenn die Sonne aufgeht, sehen wir übereinander hinweg und aneinander vorbei. Wir sehen uns nicht in die Augen, das täte weh. Mehr und ganz anders als die Sonne, wenn sie aufgeht. Meistens ist es bewölkt und wir sehen weiter aneinander vorbei und freuen uns über die abnehmende Kälte, das zunehmende Licht. Und wir stehen ganz dicht beieinander, beinahe wie früher, in der U-Bahn, im Feierabendverkehr. Eigentlich müssten wir tanzen. Eigentlich müssten wir tanzen. Von Heinz Helle. Von Heinz Helle. Von Heinz Helle. Von Heinz Helle. Im letzten Licht erreichen wir ein Dorf. Auch hier sind alle Fenster verrammelt, die Türen verschlossen. Wir treffen keinen Menschen und finden keinen Hinweis auf den Verbleib der Bewohner. Durch eine bereits eingeschlagene Glastür betreten wir einen Supermarkt. Wasser. Wir brauchen als erstes Wasser. Schaut mal, Knoblauchbaguette. Kann man die noch essen? Da, Wasser. Gut. Mit unserem Essen ziehen wir uns in den wärmsten und sichersten Raum des verwüsteten Komplexes zurück. Die abgetaute Kühlkammer. Am nächsten Tag suchen wir an einer explodierten Tankstelle nach Papier. Wegen der extremen Hitze eines Benzinbrandes verbrennen die kleineren Schnipsel nicht, sondern tanzen weit oben im Rauch. Und erst wenn das Feuer ausgeht, fallen sie wieder herunter. So ein Gefrierschnitt ist schon beeindruckend. 25 Mikrometer. Kannst du dir vorstellen, wie viele Scheiben man da aus einem Mäusetumor bekommt? Es ist verrückt. Da liegen die Leute auf der Krebsstation und warten darauf, dass jemand wie ich das richtige Mischungsverhältnis findet. Die liegen einfach da und warten und fragen sich, wer schneller fertig ist. Mein Präparat oder ihr Leben? Wenn es ihnen zu lange dauert, können sie ja bei einem anderen Labor bestellen. Ja, das stimmt natürlich. Helft mir mal, ich will den umdrehen. Glaubt ihr, das war die Explosion oder war der vorher schon tot? So richtig verbrannt sieht er nicht aus. Sein Portemonnaie auch nicht. Ah, super. 5 Euro. Papier. Vor ein paar Wochen saßen wir im Auto. Die Autobahn war frei. Draußen lag das graugrüne Voralpenland unter einer dünnen Schicht Raureif. Am Fahrbahnrand Rollsplitt und Dreck vergangener Wochen. Ein anderes Zeitalter. Und im Radio lief ein Lied, das angeblich keiner kannte und niemand zuvor gehört hatte. Aber jetzt brüllten wir den Refrain. Habt ihr Eier eingepackt? Ja. Milch? Ja. Bier? Ja. Hack? Nudeln? Nutella? Ja. Brot? Brot kaufen wir beim Bäcker im Tal. Wieso haben wir eigentlich keinen Schnaps dabei? Wir haben nie Schnaps dabei. Wir haben immer Schnaps dabei. Nie. Immer. Nie. Immer. Scheißwetter. Am nächsten Morgen verlassen wir das Dorf und folgen der Schnellstraße das Tal entlang. Wir sehen Schilder mit den Namen von Orten, in denen wahrscheinlich niemand mehr ist. Und als wir vorbei sind, haben wir sie schon wieder vergessen. Wir sehen Strommasten, zwischen denen keine Kabel mehr hängen. Verlassene Tankstellen, Supermärkte, hier und da ein ausgebranntes Auto. Wir kommen an einen See. Das andere Ufer ist nicht zu erkennen. Das diesseitige, voller verkohlter Segelboote, zertrümmerter Möbel und Flaschen, leerer Verpackungen und Kleidungsstücke. Aufgedunsene Leichen. Als ob etwas verschwindet, nur weil man es ins Wasser wirft. Da, ein Dorf. Eine Uferpromenade. Sollen wir mal in den Hotels nachsehen? Ja. Oh ja. Wir finden eine volle Flasche Kondensmilch unter einem Berg Geschirr in der verdreckten Küche. Die ölige Flüssigkeit hinterlässt einen Film in unseren Kehlen. Der Geschmack ist egal. Wir bilden uns ein, dass sie satt macht. Im Keller finden wir eine verlassene Bowlingbahn. Durch die Lichtschächte fällt etwas grau auf die Bahnen. Strom gibt es nicht. Die Kegel sind weg, hängen oben. Vielleicht. Wir sehen sie nicht. Nach ein paar Minuten der Unschlüssigkeit fällt unser Blick auf die großen Kugeln mit den drei Löchern, die neben der Bahn liegen. Staubig und unbeteiligt. Und irgendwie ganz normal. Na los, kommt schon. Aber es gibt keine Kegel. Ist doch egal. Heute finden wir eine Frau. Sie liegt unter Zweigen. Unter nassen, faulen Zweigen. Wir sehen sie zufällig. Fürst uriniert in den Busch, neben dem sie liegt. Er lässt die Hose offen und steht eine Weile so rum. Er betrachtet sie schweigend. Wir treten dazu, weil wir ihm von hinten ansehen, dass er etwas ansieht. Als wir im Halbkreis hinter ihm stehen, geht er auf die Knie und berührt ihr Haar. Und sie schreit nicht, schluchzt nicht, zuckt nicht. Sie schließt nicht einmal die Augen. Sie blickt still vor sich hin, ohne zu sehen, was da ist vor ihren Augen. Sie blickt mit aller Kraft an einen Ort, der für uns unerreichbar ist. Ihre Kleider oder Kleidungsreste sind löchrig und rissig. Überall Öffnungen, die den Weg freigeben zu den Öffnungen ihres Körpers. Ehe wir weitergehen, beugt sich Fürst noch einmal zu dem reglosen Körper im Laub. Dann wühlt er in seiner Jackentasche, findet ein Stück Brot, bricht eine Ecke ab und legt es ihr auf den Bauch. Auf dem Weg von dem Brotstück zurück in seine Hosentasche zuckt seine Hand kurz in Richtung ihres Kopfes. Vielleicht wollte er ihr noch einmal über die Wange streicheln oder über das Haar. Die Hütte lag an einem Steilhang. Sie war abgelegen und alt. Ein Bergbauernhof aus dem 18. Jahrhundert. Ein nachträglich eingebautes Badezimmer. Die Stube wie früher. Geheizt wurde mit Holz. Ich will das Zimmer über der Stube. Nein, ich! Ich will das kleine Zimmer mit der Elektroheizung. Nee, da kommt der Fürst hin. Hä? Ich will den Fürst nicht. Nimm du doch den Fürst. Das ist gar keine schlechte Idee. Hä? Vielleicht wärmt er ja. Zum Wärmen ist der Trigalski auch besser. Halt's auf! Hey, warte! Hey, du hast keine Chance! Komm! Komm! Komm! Komm, wir gehen rein. Ja. Ist doch egal, wer wo liegt. Genau, Schatz. Leck mich. Was seid ihr eigentlich alle für Arschlöcher? Ja, wieso denn? Ich habe überhaupt nichts gemacht. Komm, wir gehen rein. Ja. Wohin kommt das Bier? Ja, stell das am besten ins Bad, neben dem am Wasserboiler. Mhm. Und das Essen gleich in die Stube, Fürst, ja? Jo. Danke. Dann mach mal einer Feuer, das ist saukalt hier. Scheißkalt. Es gibt noch Obstler in der Stube. Den können wir trinken, hat mein Vater gesagt. Weil er so beschissen ist? Wie der Vater oder der Obstler? Vorsicht, Jungs, keine Witze über die Eltern. Hey. Über die Mütter von den Vätern hat niemand was gesagt. Genau. Hey, mal was Wichtiges. Hat jemand Toilettenpapier gekauft? Ja, der Fürst. Hä, Golde, du wolltest es machen. Einen Scheiß wollte ich. Egal, eine Rolle hängt da noch. Mehr holen wir dann morgen früh, wenn wir zum Bäcker fahren. Okay. Ja, jetzt erstmal ein Bier, würde ich sagen. Ach, würdest du sagen? Jo, würde ich sagen. Wie die Zeit vergeht. Ich weiß nicht, wie das passiert. Ich habe keine Ahnung, wie das vor sich geht. Was vor sich geht. Welcher physikalische Prozess dieses Kippen verursacht. Dieses Wanken und Fallen. Vom Gleich ins Jetzt. Und dann... Und dann und dann. Wir müssen nach Norden. Und was sollen wir da machen, denke ich? Man sieht nur Wolken und Bäume. Ab und zu fällt etwas Schnee von einem Zweig. Na komm schon! Natürlich folgen wir ihm. Dinge vom Boden aufheben. Äste. Steine. Steine, die anders geformt sind als andere Steine und von denen man für einen Augenblick denkt, sie hätten vielleicht eine andere Funktion als das Steinsein. Wenn man ihre unerwartete Form von nahem sieht, wenn sie in der Hand ruhen, wenn man sich wieder aufgerichtet hat und der Schmerz im Rücken vom ständigen Bücken abklingt. Und dann wirft man sie wieder weg. Und denkt nicht weiter darüber nach. Hier und da Plastiktüten. Durchsichtige Schutzhüllen für Waren, die nicht mehr erhältlich sind. Laub. Und dann bricht sich Fürst den Fuß. Scheiße! Hey, alles klar, Fürst? Das sieht nicht gut aus. Schau mal, wie der Fuß absteht. Wie konnte das denn passieren, Fürst? Aber ein Loch! Was für ein Loch? Was weiß ich? Keine Ahnung, Mann! Ein Loch halt! Scheiße. Komm mal her, Fürst. Helf mir mal. Wir heben ihn hoch. Ja. So ist gut. Kannst du ja noch auftreten. Ist gut. Okay. Ist schon gut. Komm, wir setzen ihn da drüben hin. Ja, da. Komm an den Baum. Was machen wir mit ihm? Wir fragen uns doch eher, was wir nicht mehr mit ihm machen. Vielleicht geht es ihm morgen besser und er kann weiter. Hast du den Fuß gesehen? Der ist sowas von hin. Oh Gott! Ist ja wahnsinnig. Willst du hier neben ihm erfrieren? Oder lieber verhungern? Ihr seid wahnsinnig, verdammte Scheiße. Wir können ihn nicht mehr mitnehmen. Ihr seid wahnsinnig, oder? Du kannst ja hierbleiben. Hey! Was ist los mit euch? Hey, was macht ihr? Ihr könnt mich doch nicht hier lassen! Hey Jungs, kommt schon! Rauch, mach dich auf, ehe du wieder gesehen hast. Ich stand sofort auf, streckte mich, putzte meine Zähne, duschte, zog mich an. Ich war ein guter Architekt. Ich stieg in meinen gebraucht gekauften Audi A4 Avant und ich war froh, dass ich schon so früh unterwegs war. Denn heute würde ich beim Dengler klingeln, ehe der Dengler mich anrufen könnte. Der Dengler rief nämlich seit einer Woche jeden Tag an. Der Neubau, in dem der Dengler eine Eigentumswohnung erworben hatte, war schon lange fertig. Aber beim letzten Unwetter war der Balkon vollgelaufen Das durfte nicht sein. Ich kam in so einem Fall. Ja, ach so. Der Dengler hat ja schließlich Wertarbeit bestellt und bekommen. Planerisch zumindest. So viel ist sicher. Und was diese ungarischen Poliere, der polnische Vorarbeiter und die montenegrinischen Betonmischer da veranstaltet hatten, das konnte man ja nicht immer im Blick haben. Jedenfalls saß ich gerade am Steuer, auf der Ausfallstraße, an einem sonnigen Morgen auf dem Weg zur Arbeit und dachte all diese Dinge. Und dann schaltete die Ampel auf Gelb. Und ich gab erst Gas, merkte dann, dass ich es nicht mehr schaffte, die Ampel wurde rot und dann bremste ich. Das Telefon klingelte, ich bremste härter, ich kuppelte aus. Das Telefon klingelte, ich bremste noch härter und dann fiel das Telefon vom Beifahrersitz in den Fußraum. Und ich rief, Dengler, du Arschloch. Und dann hob ich das Telefon auf und hob ab und sagte, guten Morgen, Herr Dengler. Wenn das hier vorbei ist, dann entwickle ich Frauenpissoirs für die Gastronomie und werde steinreich. Gibt's sowas nicht schon? Ich habe meine Frau gesehen, die in einen Männerpissoir gepisst hat. Die hat sich einfach mit dem Rücken an die Wand gestellt, sich nach vorne gebeugt und den Rock gehoben. Und was haben die Männer gemacht? Die haben weiter gepisst. Ich werde, wenn das hier vorbei ist, eine Fernsehshow entwickeln. Sie wird wie ein Gewinnspiel wirken. In Wahrheit ist sie aber ein soziologisches Experiment. Aha. Die Frage, um die es mir geht, ist, wie wichtig ist den Menschen ihre Adresse, ihre Postanschrift? Hm? Ist es für die Mehrheit der Menschen wichtiger, in einem schönen Haus zu wohnen oder an einer Straße mit einem schönen Namen? Was? Wir werden Häuser verschenken. Nagelneue, schöne Häuser, einfach so. In einer Siedlung mit den allerbeschissensten Namen, die man sich vorstellen kann. Volldeppstraße, Arschlochallee, Kinderfickerweg und so weiter. Die Siedlung wird eigens dafür gebaut werden. Und dann? Dann treten immer zwei Kandidaten gegeneinander an. Die Häuser werden immer besser, die Namen immer schlechter. Wer zuerst auf den roten Knopf an seinem Pult drückt, der kriegt ein Haus. Und der andere? Ein anderes. Und wo ist da der Wettkampf? Man muss schnell sein, sonst kriegt man den beschisseneren Namen. Aber dafür das bessere Haus. Genau. Es geht darum, das Bedürfnis nach Luxus und das nach sozialer Anerkennung in ein Verhältnis zu setzen. Jeder Mensch hat da vermutlich eine andere Schmerzgrenze. Es wird interessant sein, das zu beobachten. Was für ein Unsinn. Im Ernst? Also wenn dir einer eine Wohnung schenkt, in der Hämorrhoidenstraße 2a, würdest du die dann nehmen? Klar, und dann verkaufen. Und wer würde das kaufen? Ein chinesischer Pensionsfonds, die kaufen alles. Hm, vielleicht. Das ist vielleicht das einzig Gute an unserer Situation. Was denn? Der Immobilienmarkt ist auf Jahrzehnte sicher vor Überhitzung. Wir finden einen noch nicht völlig ausgebrannten Golf 2. Wir nehmen die Fußmatten heraus, reißen die Nummernschilder ab. Wir klauben angebrannte Reste vom Teppich aus dem Fußraum und legen sie auf einen Haufen. Treten die Stoßstange herunter. Wir schneiden mit den Nummernschildern die Wischerblätter von den Metallarmen. Wir legen das Gummi zu den Fußmatten. Wir ziehen am verkohlten Gurt. Aus dem Straffer kommen noch 2 Meter intakter Sicherheitsgurt hervor. Wir ziehen ihn so weit heraus wie möglich und schneiden ihn dann ab, ebenfalls mit dem Kennzeichen. Wir ziehen die Kopfstützen aus den Vordersitzen heraus. Das Polster ist völlig verbrannt. Die Metallstäbe brechen wir auseinander. Mit den Stäben hebeln wir die geschmolzenen Plastikschnapper des Sicherheitsgurtes aus der Verankerung. Wir zerren an den rußigen Felgen. Wir schlagen die Scheiben ein. Schaut mal, sage ich. Ich halte das herausgerissene Lenkrad in der Hand. Wir sehen es eine Weile an. Dann werfe ich es ins Gras. Hinter die Gummimatten und die Wischerblätterstückchen. Wir gehen weiter. Wir nehmen nichts mit. Es liegt an der Psyche. Alle historischen Katastrophen sind letztlich auf psychische Erkrankungen zurückzuführen. Wir sitzen in der nächsten Kühlkammer, im nächsten Supermarkt, im nächsten Dorf. Wir sind durstig, weil es kein Wasser gibt. Wir sind satt und voll von einer Familienpackung kalten Mikrowellenkäsefondue. Neurosen, Psychosen, Hysterien. Das beginnt mit den Hexenverbrennungen und endet beim Dritten Reich. Beziehungsweise, wie wir sehen, endet es eben nicht. Statistiken haben gezeigt, dass der Verbrauch von Antidepressiva in der westlichen Welt in den letzten 10 Jahren um 500% zugenommen hat. 500%! Das müsst ihr euch mal vorstellen. Neue Geißel der Menschheit heißt chronisches Erschöpfungssyndrom. Allen ist alles zu viel, zu kompliziert, zu egal. Die meisten wollen in Ruhe fernsehen und schlafen. Aber so kann man keine Gesellschaft organisieren. Ich glaube, nur so kann man eine Gesellschaft organisieren. Wer fernseht, begeht keine Verbrechen. Psch. Keine Ahnung. Wirklich keine Ahnung. Ist ja auch ganz egal. Jedenfalls bin ich überzeugt, dass wir in die Phase der kollektiven Depression eingetreten sind. Nach der letzten kurzen Phase der Manie während des Nationalsozialismus folgt nun die kollektive Depression. Wieso jetzt? Und wieso eine Depression? Weil es uns gut ging. Als es uns schlecht ging, wurden wir manisch. Jetzt geht es uns gut und wir werden depressiv. Das ist doch immer so. Da müssten wir ja ziemlich bald sehr, sehr glücklich werden. Ich wache auf. Die Kälte und die Feuchtigkeit des Bodens fühlen sich vertraut an. Ebenso die Plastikplane, auf der meine Hand liegt, auf der meine Wange liegt. Nur noch ein bisschen liegen bleiben. Nicht, weil es so bequem wäre, sondern weil das Aufstehen so erschreckend folgenlos bleibt. Für die Stimmung, die Körpertemperatur, das Hungergefühl. Und dann ändert sich plötzlich wieder einmal alles, alle Farben, Klänge, Gerüche. Von einem Moment auf den anderen und der Himmel macht ein Geräusch und feine Tropfen fallen seitlich im Rhythmus des ebenso plötzlich aufkommenden Windes. Es regnet. In unserer Situation, eingepackt in gerissene Planen, unter einem löchrigen Dach aus halbherzig ineinander gesteckten Tannenzweigen, wartend, dass wir irgendwann trocknen und uns aufwärmen oder sterben, stellt dieser Vorgang eine gewisse Enttäuschung dar. Aber irgendwie macht es uns froh, zu sehen, dass die Welt so vollkommen ohne unser Zutun tut, was sie tut. Wir essen, was wir finden. Wir essen einen erschlagenen Hund. Wir essen 2 erschossene Hausschweine und ein zur Hälfte verbranntes Schaf. Das Essen von zufällig Verendetem hat etwas Entwürdigendes. Unsere Vorfahren waren Jäger, Züchter, Schlachter. Wir sind nur noch zu groß geratene Bakterien. Am Abend betritt Golde als erster die verfallene Fischerhütte, auf die wir an einem kreisrunden Teich stoßen, umstanden von hohem Schilf. Und natürlich holt er als einziger etwas trockenes Holz da heraus, einen Stuhl, überraschenderweise vollkommen intakt. Und natürlich tritt er ihn sofort in Trümmer, während wir anderen die vermoderte Dachpappe von den zerbrochenen Balken reißen, Büschel von Schilf umknicken, die Pappe drauflegen und an uns selbst. Es ist nass und der Weiher stinkt, aber so weich haben wir lange nicht gelegen. Wir rücken eng aneinander, so wie wir es immer tun zur Zeit. Wir haben einfach noch keine Lust zu erfrieren. Liebe ist schon was Merkwürdiges. Das Problem sind die eigenen Erwartungen. Nacho ist mir zu brutal. Mit seiner plumpen Gewalt will er nur die fehlenden Zentimeter gegenüber Rocco kompensieren. Es geht ihm zu sehr darum, ficke ich hart genug? Was so viel heißt wie, liebt mich jemand? Ich weiß nicht. Bei Rocco ist das was ganz anderes. Der fragt sich nicht, ob er sie hart fickt. Der fragt sich nicht einmal, ob er sie überhaupt fickt. Der nimmt die Frauen und schaut sie sich erst einmal ganz genau an. In Ruhe. Untersucht sie wie seltene, scheue Tiere. Schmetterlinge, Laternenfische, Riesenwarane. Wie Kunstwerke. Es ist offensichtlich, dass dieser Mann vor Kummer sterben würde, wenn es keine Frauen mehr gäbe. Das ist Liebe. Aber er fickt sie härter als irgendwer anders. Er fickt sie, als wären sie Möbelstücke. Wieso soll man Möbel nicht lieben? Ich setze mich auf und sehe ins Feuer. Man erkennt nicht mehr, dass das, was da brennt, mal ein Stuhl war. Der letzte Morgen auf der Hütte hatte etwas Versöhnliches gehabt. Wir freuten uns auf unsere Betten, unsere Fernseher oder unsere Bettlektüre. Einzelne freuten sich auch auf ihre Frau. Also packten wir beschwingt und waren froh, dass wir gar nicht so arg verkatert waren. Wir kochten noch eine Kanne Kaffee, verteilten den Inhalt auf 4 Tassen. Dann traten wir mit den Kaffeetassen auf die Terrasse, um noch einmal den Ausblick zu genießen und um uns zu vergewissern, dass wir wirklich hier gewesen waren. Wir alle zusammen. Wir standen da. Wir nippten am Kaffee. Wir sahen ins Tal und wir sagten nichts. Wir standen und sahen ins Tal. Von den Kaffeetassen stieg Dampf auf, die formlosen Wolken, der Schnee, die Hand, die keine Tasse hielt, in der Hosentasche. Unsere kalten Köpfe. Dichter schwarzer Rauch über dem Dorf im Tal. Es brannte. Endlich. Ein Supermarkt. Wird ja auch langsam Zeit. Bis ihr da seid, dann habe ich den leer gefressen. Was? Der ist doch schon eh lang leer gefressen. Das Loch ist zu klein. Ich fress das Ding leer. Was ist da niedrig? Warte. Lass erstmal gemeinsam die großen Scherben daraus schlagen. Holde. Wieso hast du nicht gewartet? Arschloch! Ralf! Du verdammter Idiot! Was ist denn los? Wir können ihm nicht helfen! Wir können ihn so nicht hier lassen. Willst du hier bleiben? Hab ich nicht gesagt. Was willst du dann machen? Den Stein, ja. Was? Den Stein! Was ist denn damit? Mir den Stein da! In dieser Nacht können wir nicht einschlafen. Also stehen wir wieder auf und marschieren weiter. Wir kommen nur langsam vorwärts im Dunkeln. Unsere Füße streifen über den weichen Waldboden. Wir heben sie nicht mal mehr richtig hoch. Wir streicheln die Oberfläche des Planeten, als wollten wir uns mit ihm versöhnen. Glauben Sie noch an die Rente? Also, naja. Naja, natürlich nicht. Bravo, Frau Huber. Genau deswegen bin ich hier. Deswegen haben Sie mich angerufen. Moment, Sie haben uns angerufen. Genau. Richtig, Sie haben mir gesagt, Herr Golde, kommen Sie am Dienstag um 4. Es ist Dienstag um 4. Wir sitzen zusammen, trinken lecker Kaffee und wollen mal sehen, wie wir Ihren Lebensabend absichern können. Seien Sie so gut und führen Sie das aus. Ja, aber Sie haben ja noch gar nichts erzählt. Das stimmt, weil ja auch alles klar ist. So. Ja? Aber ich erzähle Ihnen gerne etwas. Mhm. Ich erzähle Ihnen alles, was Sie wissen möchten. Was möchten Sie wissen? Ja, also... Dass die derzeitige Bevölkerungspyramide der Bundesrepublik instabiler ist, als sie es gewesen wäre, wenn Erster und Zweiter Weltkrieg gleichzeitig stattgefunden hätten. Dass die staatlichen Pensionskassen Milliarden Verluste mit Aktien in Schwellenländern gemacht haben. Dass China Deutschland als Exportweltmeister abgelöst hat. Dass wir bald Deflation haben. Nein, das wissen wir ja. Wir sind ja nicht blöd. Oder, Gerald? Also, ich habe mir eher sowas wie Beratung vorgestellt. Genau. Also, so verschiedene Optionen, eben wissen, was es überhaupt gibt. Ja. Ja, und das hat die junge Dame, die angerufen hat, die hat das auch so gesagt. Ein unverbindliches Beratungsgespräch, hat sie gesagt. Und das hätte ich gern. Ja. Was ist denn das da überhaupt, was meine Frau da schon wieder da halber ausgefüllt hat? Was ihre Frau da ausgefüllt? Nichts weniger als die Rettung ihres Lebensstandards im Alter. Das ist die Garantie, dass sie nicht plötzlich mit leeren Händen dastehen, wenn der deutsche Staat wieder einmal versagt. Das wäre ja nicht das erste Mal. Und selbstverständlich erkläre ich Ihnen das Prinzip dieser sichersten, renditestärksten Anlageform fürs Alter. Ja? Betongold. Europe Central. Der Rolls Royce unter den mitteleuropäischen Immobilienfonds. Das Risiko ist über die zuverlässigsten und interessantesten Immobilienunternehmen im gesamten mitteleuropäischen Raum verteilt. Diversifiziert sehen wir das. Das kann gar nicht schiefgehen. Wenn die alle pleite gehen, haben wir ganz andere Probleme. Ja, ja. Wollen Sie noch einen Kaffee? Ich warte doch mal. Sehr, sehr. Abends sitzen wir im weichen Sand des Übungsbunkers eines Golfplatzes. Wir graben eine kleine Kohle. Wir greifen in die Plastiktüten an unseren Gürteln und holen kleine Papierschnipsel heraus und dünne Birkenzweige und aus den Taschen unserer Winterjacken Stücke von Pressspanregalböden, schmal geschnittene Scheite von Schwedenöfen in Ferienwohnungen und den zusammengefalteten Deckel einer Genius Edition Trivial Pursuit. Wir legen alles vorsichtig in die Kuhle. Pyramidenförmig. Trigalski zündet ein Streichholz an. Als wir sehen, dass alles seinen Gang geht, lehnen wir uns zurück. Wühlen unsere Rücken in die bald nicht mehr kalten Wände aus Sand. Es wäre schön, ein paar Antworten zu bekommen. Irgendwann. Es kommt darauf an. Wie meinst du das? Nicht alle Antworten sind Antworten. Wie meinst du das? Es gibt da so ein Gedankenexperiment. Stellen wir uns vor, Ein Außerirdischer würde auf der Erde landen. Zum Zeitpunkt der Frühjahrsbrände in Kalifornien. Ortschaften werden evakuiert. Hubschrauber werfen Wasser ab. Existenzen werden vernichtet. Ein Raucher wird dann im unverbrannten Teil des Waldes aufgegriffen und gelyncht. Der Gouverneur trägt eine olivgrüne Windjacke und spricht dem Volk Mut zu. Auf CNN erläutern Wissenschaftler Modelle über Wind und Trockenheit und den Klimawandel und auf Fox Modelle über Wind und Trockenheit. Aber keiner kann genau erklären, wieso es immer wieder brennt. Und der Außerirdische? Ja, der sagt, Entschuldigung, aber die Sache ist völlig klar. Natürlich brennt es. Eure Atmosphäre ist voller Sauerstoff. Nach den ersten Metern im Tunnel hat die draußen mit Matsch und Rollsplitt bedeckte Straße auf einmal wieder ihre ursprüngliche glatte Oberfläche. Sogar eine regelmäßig durchbrochene weiße Linie gibt es hier, knapp hinter dem Eingang, ehe sie tief im Innern des Berges im Dunkel verschwindet. Weißt du noch, wie wir mit dem Luftgewehr vom Vater von Golde Eier zerschossen haben? Ja. Wir haben alle angerufen und alle sind gekommen. Und irgendwann gab es dann keine Eier mehr. Aber noch jede Menge Munition. Und dann sind wir mit dem Gewehr in den alten Mazda vom Golde hier. Und dann ab zur Bezirksgartenschau, mitten in der Nacht. Und dann haben wir diesen riesigen, aufblasbaren Elefanten, der zwischen den Mähdreschern und Traktoren herumstand, warum auch immer, ein Diabolo zwischen die Augen verpasst. Ich habe ganz deutlich den Einschlag gehört. Aber das Scheißding blieb einfach stehen. Also sind wir nach Hause und haben das Auto geparkt und sind dann mit den Fahrrädern los. Mit dem Kampfmesser vom Fürst. Oh ja. Nur du und ich. Ja, ja. Die anderen hatten keine Lust mehr, die wollten irgendeinen Horrorfilm sehen. Aber wir fuhren noch mal hin, um dem Mistvieh den Rest zu geben. Ganz schön lang, dieser Tunnel. Komm, wir gehen um. In einer verlassenen Jagdhütte finden wir 8 Büchsen Ravioli und einen olivgrünen Regenumhang. Am ersten Tag wechseln wir uns alle 1000 Schritte damit ab, den Umhang zu tragen, mit dem Ergebnis, dass wir am Abend beide genauso nass sind, als hätten wir ihn nie gefunden. Am Abend beschließen wir, von nun an nur noch einmal am Tag zu tauschen, jeden Morgen, egal wie das Wetter ist. Wir losen, wer anfangen darf. Ich gewinne. Wir sind bald da. Ja. Als wir die Hütte erreichen, sehen wir sofort, dass jemand da war. Hey, schau mal. Die Tür ist offen. Psst. Er schläft. Wir stehen daneben. Wir sehen ihn an. Er liegt auf dem Rücken. Wir sehen, wie sich sein Brustkorb hebt und senkt. Sein Gesicht ist zur Seite gedreht, in das Kissen, das er mit der rechten Hand festhält. Ich halte einen Spaten, Trigalski ein Beil. Wir haben schon lange niemanden mehr schlafen gesehen, der nicht einer von uns ist. Oder atmen. Der Mann trägt ähnliche Kleidung wie wir. Er ist ungefähr so alt wie wir. Er hat eine ähnliche helle Hautfarbe, ähnliche Haarfarbe, ähnliche Körpergröße, soweit man das im Liegen beurteilen kann. Ich sehe den Mann atmen. Er atmet ruhiger als ich, langsamer, friedlicher. Ich spüre das kalte, glatte Holz in meinen Händen, das Gewicht des Stahlblattes in der linken. Ich weiß nicht, ob Trigalski darauf wartet, dass ich den Spaten abstelle, oder ob ich darauf warte, dass er das Beil weglegt. Der Mann hört auf zu atmen. Er öffnet die Augen. Er sieht nicht zu uns. Er sieht in das Kissen. Hinterher! Ich weiß nicht, ob alles anders gekommen wäre, wenn er liegen geblieben wäre. Ich weiß nicht, ob er mit uns hätte reden sollen. Ich habe keine Ahnung, welche Veränderung der Vergangenheit, welche Veränderung der Gegenwart bewirkt hätte. Ich habe ja auch keine Ahnung von der Zukunft. Wir sprechen immer weniger miteinander. Aus Einwortsätzen werden mürrische Grunzer oder halbherzige Gesten. Nach und nach treffen sich nicht mal mehr unsere Blicke. Wir sitzen in der Stube und warten und sitzen. Und dann wird es dunkel. Und wir warten weiter. Wir sitzen im Dunkeln und warten darauf, dass es vorbeigeht. Im Morgengrauen beginnt es wieder zu schneien. Ich sehe Trigalski, wie er mit den Fingern die Tischkante fest umklammert. Ich tue so, als würde ich ihn nicht sehen. Ich liege auf der Bank und spähe nur ab und zu durch einen kleinen Spalt zwischen meinen Lidern zu ihm hinüber. Vorsichtig streckt er die Beine. Langsam wankt er zur Anrichte. Er nimmt ein kleines Messer aus dem Messerblock. Vor der Tür bleibt Trigalski stehen und blickt zu mir. Das tut er selten in letzter Zeit. Er steht mit dem kleinen Messer in der einen Hand, die andere Hand an der Klinke der Tür zum Gang. Er steht schief, Trigalski, der immer gerade stand, und so wie die Hose um seine Beine hängt und die Jacke um seine Schultern, würde niemand auf die Idee kommen, dass er früher einmal dick war. Als er die Hand von der Klinke nimmt und sie hebt, langsam, feierlich, als wollte er eine Ansprache beginnen, öffne ich meine Augen. Doch ehe Trigalski das merkt, überlegt er es sich anders, lässt die Hand wieder auf die Klinke fallen, öffnet die Tür und ist weg. Vor ein paar Wochen stand ich im Labor auf der Suche nach einem Mittel gegen den Krebs. In meiner mit Latex überzogenen Hand lag eine Schale mit hauchdünnen Scheiben gefrorener Mäusetumore. Meine Mutter ist die Chefin hier. Also eigentlich der Vater. Ihm gehört das Labor. Aber er fragt nicht nach, wie es war bei der Arbeit, wenn ich abends heimkomme, in das Haus, das ich mir immer noch mit ihnen teile. Ich hatte die korrekte Reihenfolge der Arbeitsschritte im Kopf. Ich hätte die korrekte Reihenfolge der Arbeitsschritte im Schlaf aufsagen können, wenn man mich geweckt hätte, sagen wir um 3 Uhr früh, was zum Glück nie passiert. Ich bin Single. Dafür schlafe ich gut. Und das mit dem Single-Sein wird sich auch irgendwann ändern. Wenn ich erstmal bei meinen Eltern ausgezogen bin, noch ein bisschen arbeiten, sparen, dann eine Wohnung kaufen und los. Da kommt sicher irgendeine Freundin von einer Freundin von einem Freund, fühlt sich wie zu Hause und bleibt über Nacht. Ich kann die korrekte Reihenfolge der Arbeitsschritte auch nach 5 Vodka Tonic aufsagen. Ich kann die korrekte Reihenfolge der Arbeitsschritte auch nach 10 Vodka Tonic aufsagen. Der Monitor beginnt zu leuchten. Der Bildaufbau ist abgeschlossen. Scheiße. Wieder nichts. Von Weitem sehe ich den kreisrunden roten Fleck. Trigalski liegt mit dem Gesicht zum Boden, das Messer rechts neben seiner offenen Hand. Ich knie mich neben ihn und berühre seinen Nacken. Er ist kaum mehr warm. Ich sehe, wie dünn er ist. Ich fahre mit der flachen Hand über seinen Rücken, spüre die knochigen Schulterblätter, die Wirbelsäule, das Becken. Schlägt er die Augen auf. So. Du bist mein bester Freund. Und du meiner. Es sind ja nur noch wir beide hier. Ich hätte das Gleiche für dich getan, denke ich, als ich das Messer aufhebe, die rechte Hand nehme und mit der linken Trigalskis Jacke nach oben schiebe. Jeder von uns hätte das Gleiche für jeden von uns getan, denke ich, als ich den Pullover hochschiebe. Es waren eben nur noch wir beide da, denke ich, als ich ohne den Gürtel zu lockern die Jeans über das stark abgemagerte Gesäß schiebe. Du warst einfach schneller, denke ich. Seine Backen so weiß wie der Schnee. Die Klinge drückt kalte Haut ein, drückt sie weit ein. Dann reißt das Gewebe und das Fleisch springt hoch und schließt sich um den niedergedrückten Stahl. Blut tritt hervor. In vorsichtigen Auf- und Abbewegungen markiere ich ein Rechteck. Ich löse es heraus. Wenn eines Tages doch noch einmal ein ganz normaler Montag kommen sollte, von mir aus auch im November, werde ich beim Signal des Weckers um 6.30 Uhr aus meinem Bett springen, wie das St. Petersburger Ballett. Ich werde aufrecht im Dunkeln stehen und dem rhythmischen Piepsen lauschen. Ich werde meinen Kopf dazu bewegen, erst auf und ab, dann nach links und nach rechts, fester und fester. Und aus meinen Augen werden Tränen des Glücks fliegen, in alle Himmelsrichtungen, in die Schwärze des Morgens. Ich werde mit gespielter Routine in die Dusche steigen, den Hahn aufdrehen und brüllen, als wäre das Wasser eiskalt, aber es wird heiß sein, wunderbar heiß. Und ich werde trotzdem brüllen, vor Unglauben einer Spezies anzugehören, die imstande war, so eine Einrichtung zu ersinnen und zu verwirklichen. Ich werde mir vornehmen, die Dusche 3 Tage lang nicht zu verlassen. Ich werde schrumpelige Finger bekommen. Ich werde nach einer halben Stunde dann doch aus der Dusche steigen und ich werde so schnell ich kann ins Schlafzimmer rennen, mit dem Kopf knapp am Türstock vorbei, und ich werde die verspiegelte Schiebetür meines Schrankes durchbrechen und mit den Trümmern in die harten Regalböden voller weicher Textilien stürzen und mit Böden und Stoffen zu Boden, und ich werde mich hineinwinden in meine Kleider wie eine Schlange. Ich werde aus dem Haus treten und auf den Sonnenaufgang warten. Wenn die Sonne dann da ist, werde ich die kühle, frische Luft einsaugen und sagen, Sonne. Dann werde ich lächeln. Ich werde das jeden Morgen tun. Und nach ein paar Jahren schon wird man von außen nicht mehr feststellen können, ob die Sonne das Wort erzeugt oder das Wort die Sonne. Müssten wir tanzen. Eigentlich müssten wir tanzen. Von Heinz Helle. Eigentlich müssten wir tanzen. Von Heinz Helle. Heinz Helle. Mit Jens Harzer als Erzähler. Florian Lukas als Golde. Nick Romm als Trigalski. Und Sebastian Weber als Fürst. Sowie Bert Köll und Barbara Schmidt als Herr und Frau Huber. Technische Realisation Dirk Hülsenbusch und Mechthild Austermann. Regieassistenz Simon Kampans. Regie Martin Heindl. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2017. Dramaturgie Hanna Georgi und Jan Buck.